Ja. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und heute reden wir mal wieder über How to AI und diesmal mit dem Jan Scheidsteger, der gar nicht so weit weg ist von mir, aber es macht trotzdem total Sinn, dass wir das hier über Zoom aufnehmen. Hallo Jan. Hallo, grüße dich, Oliver. Ja, wir hätten es auch persönlich machen können, aber online ist ja das neue Analog, würde ich Ich habe sagen. da mal überlegt, wenn einer kommt und sagt, nee, nee, ich will das live mit dir zusammen machen und Händchen halten und so, sage ich, das geht schon, aber ich habe dafür gar kein Equipment. Also ich habe nicht mal, ich habe außer meiner Webcam, ja, wir müssten dann hier zusammen sehr kuschelig vor meiner Webcam sitzen und in die reinquatschen. Und das wäre dann vielleicht doch ein bisschen mehr Nähe, als wir Kinder der Pandemie noch ertragen. Genau, jetzt kommt das Noch obligatorische ertragen, ja. Husten dazu, ja. Ja, genau. Es ist zwar nur ein Restpollenhusten, aber oder irgendwelche Pilze, die angeblich in der Luft noch rumfliegen. Aber naja, gut. Oioioioio, jetzt ist was. So viel Soll dazu, ich nee. das mal Also, überbrücken, indem ich mir das aber mal so jetzt durch bist eh erzähle? erstmal du dran, Ja. weil ich dir jetzt die Standard-Eingangsfrage stelle. Jan, wer bist du und was machst du? Ja, was ich mache, ist wahnsinnig interessant. Deswegen fange ich mal vorne an mit: Wer bin ich? Ich bin Jan. Lebe mittlerweile in Konstanz. Ich bin selbstständiger Freelancer und damit flexibel und agil in verschiedensten Projekten unterwegs. Kommen tue ich ursprünglich aus der Gastronomie seit 25 Jahren und bin dort mittlerweile konzeptentwickelnd und beratend tätig. Mit mehr und mehr auch dem Auge und auch dem Verständnis und dem Gehirn Richtung, was könnte man mit KI in dieser Hinsicht machen? Und gleichzeitig beschäftige ich mich auch sehr stark mit dem Thema Kreativität und Innovation und versuche, alles immer wieder irgendwie übereinander zu legen, und daraus entstehen hervorragende Projekte, die mal minder, mal mehr erfolgreich sind. Und so behalte ich mir meine unternehmerische Freiheit, Agilität und Kreativität bei. Wir haben uns kennengelernt, als du für den, wie heißt es, InnoLab heißt, ja? Fürs InnoLab Fürs Bodensee, InnoLab genau. Bodensee, die sitzen in Konstanz sozusagen im Hinterhof der Farm, ja, also für die, die die Farm kennen, für die anderen früher Siemens oder AEG oder irgendwas. Ritterwerke. Ritterwerke waren das, okay. Auf jeden Fall, da haben wir uns kennengelernt und da hast du einen kleinen, wie soll man sagen, Schnupper-Workshop zu Design Thinking angeboten. Und das fand ich ganz spannend. Und dann sind wir da ins Gespräch gekommen und haben gesagt, wir müssen mal in Kontakt bleiben, was wir jetzt Oh, hier auch tun. da freue ich mich, ja. Aber Gastro und KI, lass uns, bevor du, also wir wollen uns nachher noch das Thema KI in LinkedIn anschauen. Also nicht das, worüber gerade alle reden, so LinkedIn benutzt deine Texte, um mit KI irgendwas zu machen. Darüber können wir vielleicht auch noch reden. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen eine andere Sicht, nachdem ich auch hier in diesem Podcast mit dem einen oder anderen gesprochen habe. KI und Gastro. Also ich weiß, ganz am Anfang haben die, glaube ich, mal gesagt, dass haben sie KI gebeten, irgendwelche, was ist das? Was ist dieses Ding, was sie da immer feiern im Herbst in USA, praktisch so wie Erntedankfest, da dieses, ach egal, also Ja. das, was sie da im Herbst immer feiern, ne? Also, und haben die KI da Rezepte bauen lassen, also das ganz frühe ChatGPT 3.5 oder irgendwas oder 3.2 oder was das war, und haben es dann nachgekocht, irgendwie die New York Times oder so, und fanden, es schmeckt scheiße, ja. Ja. Aber ich meine, das war, ist jetzt natürlich auch 2,5 Jahre her oder so. Ja. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie lange die KI-Ära schon andauert, habe ich schon wieder vergessen. Aber ich muss mal die KI fragen. Aber was fällt dir denn dazu ein? Oder was hattest du da so für Ideen? Naja, zum Ersten ist es, geht es um Thanksgiving bei dir. Das war das Wort, was du gesucht Thanksgiving, hast. das war es, Genau, siehst du, was mir genau. gerade nicht einfallen wollte. Ja, natürlich das Interessante, wenn ich jetzt mal so versuche zurückzudenken, mit Sicherheit waren die ersten Ansätze so Rezeptentwicklung. Es kann aber natürlich nicht funktionieren, weil die ganze Sensorik der KI ja noch fehlt. Das heißt, du müsstest rein theoretisch wahrscheinlich erstmal da ein paar Parameter festlegen, wie Geschmack entsteht. Und ich glaube, das ist sehr tricky. Was du mittlerweile natürlich heute machen kannst, ist, du kannst mit deiner Kamera durch ein Kühlhaus gehen und sagen, wir brauchen schnell nochmal aus den Resten, die da sind, brauchen wir nochmal zwei, drei Rezeptideen. Das ist da natürlich hinsichtlich Food Waste extrem interessant und attraktiv. Bedeutet aber trotzdem, dass sich hinterher jemand damit auseinandersetzen muss und gucken muss, passt dieses Rezept, mache ich das, ergibt das Sinn? Ich sehe es hinsichtlich Entwicklung von Rezepten als Inspirationsquelle und da kann es total interessant sein. Wir haben für unser Buch auch mal Rezepte schreiben lassen hinsichtlich Nachhaltigkeit und alles muss auf dem Teller, was verwendet wird. Da entstehen ganz gute Kombinationen. Ich habe sie nie selber ausprobiert, aber ich würde auch sagen, ein Großteil davon ist gewöhnungsbedürftig. Aber naja, es ist ein Werkzeug, die KI diesbezüglich und es hilft den Köchen wahrscheinlich, ich bin ein selbstgelernter Koch, ein bisschen mehr wieder an ihr kreatives Potenzial ranzukommen. Also in dieser Bubble ist das ganz interessant. Vielleicht macht die KI das absichtlich, dass sie irgendeinen Scheiß erzählt, sodass der Koch sagt, das ist doch alles Unsinn, ich mache das lieber so und so. Und Ja. dann kommt dann genau das Ergebnis raus, was man eigentlich haben will. Ja, also ich mache wirklich gerade viel mit den ganzen Language Models und stelle immer wieder fest, die KI will gefallen. Das heißt, du kriegst keine Widerworte, du kriegst wenig Kritik. Und von daher werden die immer sagen, ja, das passt alles gut. Und wenn ich dann schreiben würde als Koch, Mensch, da liegt noch eine Tomate rum, kann ich die hinzufügen, dann würdest du die Antwort kriegen, ja, super, das passt hervorragend. In deinen Schokopudding. In deinen Schokopudding, ja, so. Ja, wobei, hey, wir wissen es nicht, ne? Liebe Leute, kocht's mal nach, ne? Genau, Schokopudding sagt mit uns, ob es passt Tomate. oder nicht. Ja. Also bei einem Ei weiß ich, das kann man eigentlich an alles dran schmeißen, Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ne? es gibt natürlich andere wunderbare Einsatzgebiete. Mir fallen ein, KI-Telefonassistenz ist gerade ein sehr aktuelles Thema, da steige ich jetzt wahrscheinlich tiefer ein. Das heißt, die Restaurants, die Mitarbeitenden haben keine Möglichkeit, ans Telefon zu gehen, weil eigentlich wir als Gast immer zu den Öffnungszeiten anrufen. Gelernt ist gelernt. Und da Aber, Entschuldigung, aber wenn du mehr als eine Stunde vor Öffnung anrufst, dann hebt auch keiner ab. Ja, genau, da ist auch noch keiner da und da gibt es so riesen Lücken, wenn ich mir die 24 Stunden angucke und da gibt es wunderbare Lösungen mittlerweile, die angebunden an Kassensysteme, an Buchungssysteme und so weiter, die dir all diese banalen Fragen beantworten und da kannst du das alles wunderbar abklopfen. Maschinelles Lernen wird hervorragend eingesetzt zur Dienstplangestaltung, weil alles, das sind repetitive Aufgaben. Da packst du vielleicht nochmal einen Wetterreport und irgendwelche Veranstaltungen mit rein. Die Systeme sind schon so gut, dass die dir deinen Dienstplan schon mal schreiben und du einfach nur nochmal so ein bisschen von links nach rechts jonglierst. Also es gibt bis jetzt schon hervorragende Möglichkeiten und es gibt Kameras, die deinen Müll kategorisieren und dir sagen, wie du deine Portionsgrößen anpasst. Also das haben wir alles schon. Also da gibt es mit Sicherheit tolle Möglichkeiten. Also ein paar Ideen. Also bei Food Waste habe ich mitgekriegt, da geht gerade der Case von einer Bäckerei, wird gerade in LinkedIn hoch und runter gespielt, wo eine Bäckerei gesagt hat, wir füttern irgendwie 20 Parameter. Also es ist nicht keine echte generative Ja. KI, sondern so eine klassische Parameter-KI. Ja? Wir hauen 20 Parameter oder 30 oder so, hauen wir da in die Maschine rein und dann errechnet die uns, wie viel von den Brötchen, wie viel, ich sage jetzt mal, Grillbrote und weiß der Geier, was brauchen wir. Ne? Das ist ja irgendwie klar. Wenn die Leute grillen, dann frühstücken sie vielleicht anders am Abend. Also wenn sie am Abend grillen, frühstücken sie am Morgen vielleicht kürzer oder was auch immer und kaufen halt mehr so Krusti, Brote oder irgendwas, ja. Also weiß der Geier, wie das dann immer heißt. Früher ist das Steißlinger Grillstange hier, die gibt es leider schon wieder nicht mehr. Oder wenn es, keine Ahnung, wenn es heiß ist, frühstücken die Leute was anderes, als wenn es kalt ist. Im Sommer was anderes als im Winter, wenn es regnet, was anderes, als wenn die Sonne scheint. Das fand ich interessant. Und das andere bei Nachhaltigkeit, ich habe mit großer Begeisterung da dieses Buch, oder was heißt Begeisterung? Also ich fand es halt sehr informativ, diesen Ernährungskompass von Bas Kast gelesen und Ja. habe dann einfach, obwohl ich nicht sehr religiös bin, gebetet, ja, dass er als nächstes, also eigentlich, was ich mir in dem Buch noch gewünscht hätte, wäre, er also hat ja das erste Kapitel so, was isst du, damit du ab oder nicht zunimmst? Das zweite war, was isst du, also jetzt und was davon isst du jetzt, damit du gesund bleibst oder gesund wirst? Und meine dritte Frage wäre gewesen, was davon ist denn jetzt wirklich, sagen wir mal, von der Gesamtökobilanz auch irgendwie sinnvoll zu essen? Weil es nützt ja nichts, wenn ich mich jetzt nur Jahr ein, Jahr aus von Avocado mit Erdbeeren oder so ernähre, weil es irgendwie so gesund ist. Jetzt habe ich jetzt einfach nur erfunden, ja. Ja. Oder von irgendeinem Öl, wo man dann irgendwann sagen muss, na ja, das mag zwar sein, dass Olivenöl ganz sinnvoll ist, aber es wäre vielleicht schlauer, Rapsöl zu nehmen, weil es kommt nicht aus Timbuktu, sondern kommt von direkt bei dir um die Ecke, ja. Also sowas hätte ich mir in der Tat noch gewünscht. Und das fände ich auch cool, wenn die Gastro so ein bisschen so ein, vielleicht nicht didaktischen, aber didaktoiden, eine didaktoide Rolle da übernimmt, ne? Und sagt, guck mal, darauf kann man achten, ja. Also wir sehen in der Warenwirtschaftsbeschaffung schon die ersten Verknüpfungen. Also zum Beispiel Warenwirtschaftssystem Food Notify, irgendwie ein Freund von mir aus Österreich, die haben Eternity angebunden, die automatisch für jedes Gericht den CO2-Fußabdruck berechnen. Und die sind jetzt ganz groß dabei, quasi so im Hintergrund, eben nicht mit dem Zeigefinger, einfach den Betreibern zu ermöglichen, darauf zu achten. Also das gibt es auch schon. Und gibt jetzt ein zweites Modell, da fange ich jetzt gerade mal an, Gespräche zu führen, die dann den Gesundheitsaspekt noch reinbringen, den Müllaspekt, Ja. Nachhaltigkeitsaspekt. Also die versuchen wirklich das ganzheitlich zu betrachten, aber eigentlich auch so ein Modell zu haben, wo du hinterher dann pro Gericht Label kriegst und die Möglichkeit hast, Entscheidungen zu treffen und welche das dann auch immer sein mögen. Ne? Ich habe mal versucht, mir selber so eine Tabelle zu bauen. Da ging es einerseits um Eiweißprozent in Relation zu Kalorien, war die eine Überlegung. Und die andere Überlegung war dann noch, wie viel Omega-3 ist da drin Ja. oder wie viel Ballaststoffe sind da drin. Und da war ich von Perplexity ganz begeistert, weil ich einfach zu Perplexity gesagt habe, hier hast du, weiß nicht, 50 Nahrungsmittel und jetzt gib mir mal an, das, das und das und zwar in der Tabelle und zwar das in der ersten Spalte, das in der zweiten und so weiter. Ja, und dann konnte ich praktisch, weil sonst zu Fuß hätte ich diese Tabelle garantiert nicht erstellt. Und natürlich, räusper, räusper, habe ich das auch nicht, nach nicht wirklich nachrecherchiert, ja, weil da wäre ich heute noch dabei. Ja, Ja. aber und dann habe ich versucht, daraus so eine Art Index zu errechnen. Ja, die liegt irgendwo bei mir in Google Drive. Also wenn Sie jemand möchte, schreibt bitte Olivers seltsame Tabelle. Ja. Und ich habe dann aber auch x-mal irgendwie an diesem Algorithmus rumge oder an dieser Formel rumgemacht. Und es ist eigentlich, nee, ich glaube, ich habe es dann so gemacht. Ich habe dann irgendwann gesagt, alles, was gut ist, machst du grün, gelb, rot. Und dann habe ich so einen Code gemacht, ne? So grün, grün, gelb, rot, GG. Oder GGR oder also grün, Ja, grün, ja. rot und so weiter. Und je mehr Grün es hatte, desto besser war es. Ne? Also es war dann nicht alles in allem toll. Ich glaube, das war dann am Schluss mein Fazit, weil ich festgestellt habe, ich werde da wahnsinnig. Ja? Also ich habe dann im Prinzip so eine Ampelwertung dann wieder in eine Buchstabenkette verwandelt und aber leider nur manuell. Und das war dann, ja, also. Aber es waren so meine Versuche, irgendwie auch mal das zu bewerten. Und dann hätte ich natürlich noch sagen müssen, liebe KI, mach mir jetzt ein Rezept mit irgendwie Lein und Palmöl, nee, oder irgendwas Öl und dem, ja. Aber ja, das waren jetzt einfach so zwei Assoziationen, die ich zu dem hatte, was du erzählt hast. Lass uns mal schwenken. Zu der LinkedIn-Frage, weil bei vielen Leuten ist ja so das Hauptproblem, dass sie sagen, ja, ich habe jetzt verstanden, dass ich in LinkedIn nicht nur ein tolles Profil brauche, dass ich in LinkedIn nicht nur Kontakte hinzufügen muss, sondern ich muss da auch noch was posten. Aber was soll ich denn posten? Ich kann ja nicht posten, schönes Wetter heute, guten Morgen. Wobei es durchaus mal auf den Versuch ankäme, ja. Der inzwischen verstorbene David Lynch hatte einen YouTube-Kanal, wo er einfach jeden Morgen nur in seinem, es sah aus wie ein Bunker oder so, war aber keiner, war sein Arbeitszimmer, saß und einfach nur das durch das Dachfenster geguckt hat und erzählt hat, wie das Wetter ist und wie das Wetter wird. Ja, das hat er während der Pandemie gemacht. Ja, Aber nicht das schlecht. funktioniert nicht für alle von uns. Nicht für alle, das stimmt, ja. Ja, Ja, aber du sprichst also jetzt. die Frage, was poste ich da? Ja, Äh, ja. und, und wie mache ich das? Wäre jetzt meine Frage noch, dass die anderen Leute auch was davon haben. Ja, also so ein gewisser Nutzen wäre ja nicht schlecht, weil den Leuten nur zu sagen, hey, ich bin da, kauf was. Ja, muss man mal schauen, ja. Was ist da dein Ansatz? Wie gehst du da vor? Genau, also der Punkt ist total spannend. Also du siehst, wenn wir über Gastro reden, dann sprengen wir sämtliche Zeithorizonte, weil da habe ich durchaus irgendwie viel zu sagen und habe ja auch irgendwie dazu ein Buch geschrieben gerade. Und das Interessante ist, jetzt habe Möchtest ich du das mal in die Kamera halten? ja, ich kann das nachher mal reinhalten. Es liegt da hinten an meinem Bucherstapel. Wir Das kriegen es vielleicht noch hin. marketingtechnisch ganz schlecht, sage Ich ich dir. weiß, Du musst aber immer auch im Spannungsbogen Griff haben. aufbauen und Dramaturgie ist da. Das heißt, ihr müsst dranbleiben, weil dann Wir gibt es dürfen hinterher es nur nicht nochmal. vergessen. Ne? Ja, mache ich, kümmere ich mich drum. Gut. Der Punkt ist, das heißt, ich habe so viel, was ich teilen will, aber jedes Mal, wenn man sich hinsetzt und irgendwas schreibt, dann fällt es mir zumindest schwer, irgendwie dann Fluss aufzubauen, den Mehrwert zu erzeugen. Das vor allen Dingen auch konstant. So irgendwie mein Standard, den ich kenne, ist, dass man auf jeden Fall dreimal pro Woche scheinbar eine gewisse Relevanz was posten sollte, um dann über einen gewissen Zeitraum, über mehrere Wochen irgendwann letztendlich irgendwie eine gewisse Sichtbarkeit aufzubauen. Also habe ich mir überlegt, okay, das muss jetzt anders gehen. Ich brauche hier eine Struktur, ich brauche einen Prozess, der es mir ermöglicht, wesentlich schneller Themen zu bearbeiten und dann zu sortieren, noch zu kuratieren und dann rauszuhauen. Da habe ich mir ein System gebaut, basierend auf ein paar Plattformen, die ich nutze. Und das kann ich dir gerne mal zeigen, wie ich da vorgehe, sodass ich mein Profil füllen kann. So, in diversesten, also ich habe wirklich mittlerweile diverse LinkedIn-Szenarien gebaut, unter anderem auch, wie ich mein Profil verbessern kann. Aber wir fangen wahrscheinlich mal mit dem Einfachsten an. Wie erstelle ich einen Post? Klingt gut. Sehr gut. Das heißt, ich würde einmal teilen. Ja, also für die, die jetzt den Podcast hören, wir versuchen jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen zu skizzieren, was hier zu sehen ist, aber auf dem YouTube-Kanal Oliver Gassner, also wenn ihr einfach YouTube und Oliver Gassner in einem Wort eingeht, also YouTube ein Wort, Oliver Gassner das zweite Wort, dann solltet ihr das hier finden. Genau, und ich erkläre es so, dass die es nur hören, auch auf jeden Fall verstehen. Wunderbar. So, dann nehme ich dich mal mit. Ich gebe meinen Desktop frei und springe jetzt. Genau, also. So. Das heißt, du siehst jetzt mein Welcome Content Cockpit. Ja. Also ich nutze als Datenbank, nutze ich Airtable. Also für die, die es nicht kennen, das ist im Prinzip ein intelligentes Excel. So habe ich es mir irgendwie mal beigebracht, wo man Daten sammeln kann, wo man die Möglichkeit hat, Daten zu verarbeiten, auch mit Automatisierungen zu arbeiten und zu hantieren. Und hier habe ich mir ein Cockpit gebaut, was verschiedenste Dinge für mich macht. Also das eine ist, ich gehe jetzt mal exemplarisch direkt durch und wir planen mal was für Freitag gemeinsam. Das heißt, wenn ich jetzt selber eine Idee habe, dann lege ich diese Idee an. Das heißt, da geht ein Feld auf und dann kann ich meine Idee beschreiben. Wir haben jetzt eben drüber gesprochen. Ich brauche eigentlich Rezepte in der Gastronomie auf Basis von Gesundheitswerten. Ja. So, das schreibe ich jetzt mal rein. Wie können Betreiber von Restaurants, die Gesundheitswerte von Lebensmitteln in Rezepte einarbeiten und den Gästen weitergeben, ohne didaktischen lehrerhaften Ansatz. So. Die Idee habe ich einfach einmal so angelegt. Die ist jetzt da. Das sind zwei, drei Klicks, die ich machen muss. Da kann ich muss ich mein Profil auswählen. Das heißt, ich könnte das auch nutzen mit mehreren Leuten. Quasi den rohen Content, nur meine Idee. Und jetzt muss ich mir überlegen, was will ich denn daraus machen? Welches Format will ich haben? Jetzt kann ich auswählen, mache ich daraus einen Text, der eine Behauptung darstellt? So, mache ich daraus eine Frage, das ist jetzt eher eine Frage. Ich kann einen Einwand behandeln, ich kann einen Rat geben oder eine persönliche Story Rat würde erzählen. ja auch passen, oder? Rat würde auch passen, genau, jetzt klicken wir nochmal Rat und jetzt habe ich hier einen Button, da steht Content umwandeln und dann wandelt der das automatisch um. Ich erkläre nachher, wie der Prozess im Hintergrund läuft. Also erstmal die Automatisierung in Aktion. Zum Erklären, im Hintergrund wird jetzt über Airtable eine Automatisierung angestoßen, die sich dann mit make.com verbindet. Also das ist meine Automatisierungsplattform, die ich nutze, wo dann verschiedenste Module hintereinander dafür sorgen, dass einmal diese Informationen aus Airtable rauskommen, verarbeitet werden und dann wieder in Airtable zurückkommen. So. Der Prozess läuft jetzt und jetzt habe ich hier links eine Spalte, wo LinkedIn Post drin steht. Und jetzt müsste hier gleich bei Entwürfen ein entsprechender Entwurf auftauchen, wenn nicht Claude mir einen Strich durch die Rechnung macht, weil ich nutze dafür das Modell von Claude. Also das heißt make.com, das ist so ähnlich, vielleicht kennen einige Zapier oder irgendwelche anderen Dinge oder IFTTT oder sowas. Genau, oder ganz gehypt n8n gerade. Also kann es nachher auch nochmal genau zeigen, aber es ist so, man gibt letztendlich, man hat die Möglichkeit, verschiedenste Plattformen, die man nutzt und Online-Produkte, die man nutzt, mit API, also mit Keys zusammen zu verbinden und Daten zu übergeben und daraus ein Flussdiagramm oder einen Prozess zu bauen. Und bei mir ist das so, das beginnt, indem ich, wenn ich auf den Button drücke, wird letztendlich ein Webhook gestartet, also quasi ein Trigger, wie wenn man wirklich den Button drückt im Internet. Und dann fängt das Szenario an. Das Szenario holt sich aus Airtable alle Informationen, die sie brauchen. Das heißt, da steht drin, wer bin ich, was mache ich, was habe ich schon gemacht, was macht mein Unternehmen, wie kling ich auf LinkedIn, was sind die Goals und was sind die No-Goals. Und dann gibt es quasi eine Beschreibung zu den fünf Formaten. Und dann wird einmal die Idee übergeben. Und jetzt haben wir hier quasi schon mal eine Lösung. Der Text ist jetzt hier. Das heißt, hier stehen jetzt, hier, ich weiß nicht, wie viele Zeichen es sind, aber da ist so ein bisschen der Standard. Das heißt, ich hätte jetzt einen Post-Inhalt. Den müsste ich jetzt nochmal checken, den müsste ich jetzt nochmal wahrscheinlich ein bisschen bereichern, oder auch nicht. Aber wir spielen es jetzt einfach nur mal fertig durch, ohne dass ich jetzt im Detail auf den Text eingehe. Jetzt sage ich, okay, das passt soweit. Das gefällt mir jetzt. Ich kann hier aber natürlich im Text auch noch reinschreiben. Ich kann noch irgendwelche Änderungen machen. Und jetzt sage ich, jetzt möchte ich ganz gerne für diesen Post noch ein Bild. Jetzt klicke ich hier auf Bild erstellen und jetzt passiert dasselbe im Hintergrund. Jetzt wird durch eine Automatisierung ein anderes Szenario aufgerufen, was in dem Fall für mich ein Bild mit Leonardo erstellt. Also ich habe versucht, Modelle zu wählen, die gut, aber kostengünstig sind. Das heißt zum Beispiel WO3 und die ganzen sehr, sehr High-Fashion-Modelle sind natürlich auch sehr teuer. Und da ist Leonardo, was das angeht, relativ gut. Und jetzt, wenn wir jetzt wieder reingehen in die Bibliothek, jetzt ist quasi dieser Post aus Entwürfe raus, weil jetzt hat er den neues Label bekommen, Medien erstellt. Und jetzt haben wir tatsächlich hier schon direkt das Bild mit drin. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, also es ist ein Koch zu sehen in der Küche mit einer Vielzahl an Obst und Gemüse, wo es wahrscheinlich genau auf die gesundheitlichen Themen geht. Also Bilder, die sehr relativ realistisch aussehen, und die vor allen Dingen nicht in irgendeiner Art und Weise anecken. Und mittlerweile haben die Menschen auch nicht mehr sechs Hände und Finger, sondern sind, was das angeht, schon relativ relativ gut Ja, aber abgebildet. die, aber seine rechte Hand sieht irgendwie sehr komisch aus, oder? Ja, genau, er hat da, die ist so ein bisschen. Da ist was schiefgelaufen und er hat, geht noch mal rein in den Zoom und er hat Erdbeeren in der Pfanne, was ja verhältnismäßig originell ist. Es ist definitiv originell, das ist auch ein Salat, den ich wahrscheinlich so nicht einordnen könnte, aber in der Pfanne sind auf jeden Fall Erdbeeren. Also was ja zumindest mal gut ist, weil rote Früchte haben sehr hohe Antioxidantien. Das heißt, mit der grundsätzlich ursprünglichen Idee, wie kriege ich Gesundheitswert in Rezepte rein, Ja. hat er das auf jeden Fall mal in die richtigen Produkte übersetzt. Das heißt, ich sehe Ja. nur gesunde Produkte. Ja. So, jetzt könnte ich letztendlich hier dann noch irgendwie reingehen. Und ich könnte jetzt noch sagen, okay, ich gebe das frei. Ich kann jetzt letztendlich für mich noch einstellen, wann das Ganze gepostet werden soll. Ne. Und dann habe ich damit letztendlich meine Planung irgendwie abgeschlossen. So. Jetzt als kleines Oder du Add-on. könntest den Text jetzt halt nochmal durchgehen und könntest sagen, ja, das ist schon ganz gut, aber und so weiter, ne? Ja, genau. Also das mache ich schon immer. Also die Ergebnisse sind mal sehr beeindruckend, mal mittelmäßig. Also da ist die Range relativ hoch. Das hängt natürlich immer auch am Prompt, den man hat und den Möglichkeiten. Da muss ich immer noch mal wieder ein bisschen nachjustieren. Also ich mache das jetzt Ja. ungefähr seit einem Monat mit diesem Modell. Das heißt, ich bin noch komplett in der Phase der Erfahrungssammlung. Also noch gar nicht so, dass ich es wirklich bewerten kann. Auch was die Impressionen angeht, sie sind höher als meine eigenen geschriebenen. Also das ja, aber ich kratze jetzt da noch nicht irgendwie an mehreren Tausenden und so weiter, sondern es ist immer noch relativ nischig. Gut, das ist nun mal auch meine Branche, die eine sehr Ja. spezielle Zielgruppe anspricht. Jetzt aber eins, das hat mich dann nochmal irgendwie getriggert, das habe ich nochmal weitergebaut. Jetzt habe ich. Wenn ich jetzt sage, ich habe gar keine Ideen, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll, aber ich muss noch zwei Posts machen, dann habe ich hier mir Keywords generiert. Das sind immer Wortgebilde aus zwei Wörtern, wie zum Beispiel kulinarische Trends, Gastronomie Zukunft, Gastronomie Konzepte, innovatives Restaurant. Und jetzt gucken wir mal, jetzt schauen wir mal eins, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe oder noch, glaube ich, noch gar nicht. Mache ich mal Essen Zukunft. So. Und jetzt habe ich hier einen Button, da steht Ideen generieren drauf. Und was jetzt hier passiert ist, der wirft jetzt diese beiden Wörter in eine Google News Suche und gibt mir dann Ergebnisse aus einem RSS-Feed zurück. Und die werden dann kuratiert und daraus werden dann zwischen 3 und 8 Ideen generiert. So, und das sehen wir dann jetzt gleich irgendwann. Also da sind ein paar alte noch mit drin. Das heißt, da muss man ein bisschen warten, bis das Szenario einmal durchgelaufen ist. Aber das heißt, das mache ich hin und wieder mal, und ab und an ist was Sinnvolles dabei. Ja, noch nicht. Meistens dauert es eine Weile und dann kommen hier neue Ideen rein, die ich dann wiederum nutzen kann. Also es geht ja auch nur darum, letztendlich für mich Inspirationen zu bekommen. Und dann gucke ich, ah, stimmt, das ist eigentlich ein gutes Thema. Und dann recherchiere ich selber noch ein bisschen und schreibe daraus dann irgendwie wieder eine Textidee und versuche die dann umzuwandeln. Genau. Jetzt gucken wir Jetzt mal. mal schauen, ob es schon da ist. Ah, das sind noch alte. Manchmal dauert es ein bisschen. Wir können mal in der Zwischenzeit, das ist quasi die Oberfläche, das sind die ganzen Interfaces. Wir können mal in die Daten reingehen. Das sieht dann nämlich so ein bisschen mehr wieder aus wie eine Excel-Tabelle. Also das heißt, da sieht man, das ist quasi das Datenmodell im Hintergrund. Das sind schon die ganzen Veröffentlichten. Das ist hier oben das, was wir erstellt haben gemeinsam. Ja. Genau, und jetzt haben wir hier die Content-Umwandlung. So, und hier sind jetzt neue, das sind die, die jetzt gerade neu dazugekommen sind. Jetzt Ja. gucken wir die Ernährung der Zukunft. Forschungsgruppe, Planetary Health Diät und so weiter. Da ist dann auch immer die Datenquelle mit drin. Und ich habe Ja. der KI gesagt, er soll mir einen Score geben bis 100, wie gut das ist. Und das heißt, das könnte ich jetzt dann auswählen und könnte mir angucken, ob das Sinn ergibt. Und nicht, hier ist eins mit 75. Ein Teller mit Händehalterung symbolisiert mögliche Veränderungen, ist auch interessant. Ist eher eine Kunstausstellung, genau. Und hier ist dann eben die Prompt-Bibliothek, das ist das, was ich immer angesprochen habe. Da gibt es einmal den Prompt zu jeder Herangehensweise, also zur Behauptung, Frage, Einspruch und so weiter. Da gibt es dann einmal ein Intro, dann gibt es die Unternehmensbeschreibung und dann gibt es den entsprechenden Archetyp, wo relativ genau erklärt wird, was getan werden muss und wie genau letztendlich der Output gemacht werden soll. Genau. Und dann gibt es halt zu mir, gibt es mal, also das wird auch immer mitgegeben, meine Expertise, meine persönliche Beschreibung und die Guidelines, genau. Kannst du mal die Guidelines zeigen? Was hast du da zum Beispiel drin? LinkedIn Guidelines. Ja. Verwende prägnante, direkte Sprache, nutze aktive statt passive Stimme, formuliere Vergangenheitsform mit habe, hat, haben, sprich den Leser direkt mit du an, nutze konkrete und spezifische Formulierungen. Die erste Zeile muss Aufmerksamkeit erregen, absetze maximal 3 Zeilen, bleibe unter 3000 Zeichen, maximal 2 Emojis, nutze 3 bis 5 Hashtags am Ende. Biete konkreten Mehrwert in jedem Post. Da waren wir übrigens eingangsweise. Also ich will gerne mit meinen Postings Mehrwert bieten. Also ich schreibe jetzt nicht rein, hey, braucht ihr auch noch eine Beratung, dann meldet euch. Oder hey, also ich will nicht mein Produkt verkaufen, sondern ich möchte eigentlich als Experte wahrgenommen werden, der zu wirklich ja auch zeitaktuellen Themen vielleicht eine Überlegung beisteuert, eine Frage oder einen Tipp. Und entsprechend. Genau, hier steht auch drin, keine konkreten Orte, Betriebe oder Prozentzahlen ohne Quelle. Also der Klassiker, die Halluzination der KIs Ja. ist immer noch extrem groß. Und dann Also schließlich. musstest du das mit der Zeit dann auch noch anpassen, oder? Ja, genau. Also ich lasse es jetzt mal einen Monat laufen und dann gucke ich mir die Ergebnisse an und dann gehe ich die einzelnen Guidelines nochmal durch. Also zum Beispiel, was bei mir, warte mal, wo bin ich? Genau, also was bei mir, also das ist so ein bisschen mein beruflicher Hintergrund und hier habe ich eingetragen, was ich gemacht habe. Also das heißt, ich habe über 500.000 Kilometer an Reisen schon zurückgelegt. Muss man ja heutzutage nicht mehr so stolz drauf sein, weil zwecks Alles mit Fußabdruck. dem Fahrrad, oder? Alles mit dem Fahrrad, alles mit dem Fahrrad. Aber zum Beispiel hier steht auch drin, ich war in über 28% der Welt unterwegs und scheinbar, und das ist total interessant, greift diesen Zahlen, Daten, Fakten, Check, die KI immer wieder auf. Das heißt, irgendwie in jedem zweiten Post steht dann drin, in meinen über 28% der Welt gesehenen Konzepte. Also das heißt, da muss ich auf jeden Fall nochmal nachbessern, ja. Dass er das nicht so, ja, dass man das ein bisschen natürlichsprachiger formuliert. Ja, Ne? genau. Und euer Buch, hast du das da auch reingekloppt, sozusagen als Quelle? Nee, das habe ich da als Quelle nicht drin. Okay. Also, das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe, also, das ist ja ein PDF mit 280 Seiten. Also, ich habe es zwei, dreimal probiert mit ChatGPT und es ist wahnsinnig schwierig, weil, wenn er immer das komplette Buch lädt, Ja. krieg ich sehr generische Aussagen, die auch mit dem Thema dieses Prompts überhaupt nichts zu tun haben. Das Okay. heißt, ich habe jetzt gelernt, wenn ich viel Wissen habe, dann muss ich es in kleine Chunks und in Claims runterbrechen. Ne. Und dann funktioniert es. Also zum Beispiel jetzt bleiben wir aber beim Thema LinkedIn. Ich switche jetzt mal ganz kurz weg von Content-Erstellung. Das habe ich jetzt gerade so ein bisschen gezeigt. Ich experimentiere auch gerade, wie das ist mit Videoerstellung. Da habe ich jetzt zwei Versuche gestartet, die habe ich beide wieder gelöscht. Bin dann bei Bild geblieben. Ist interessant, aber boah. Ausbaufähig, sag ich mal. Also wenn der Mann mit der Klumphand erst anfängt zu rühren, dann wird's strange. Ja. Nee, also die Videos waren wirklich gut. Da gab es keine physischen Schwierigkeiten, also auch was menschliche Bewegung und so weiter angeht. Nur, also der Prompt, der erstellt wird, soll ja immer eine Kernaussage dieses Textes widerspiegeln. Und diese Prompterstellung funktioniert auch irgendwie über Make, über so eine Chat-Completion mit KI, mit in dem Fall ChatGPT. Und scheinbar greift er immer einen nicht so relevanten Punkt raus. Also die Schwierigkeit scheint zu sein, diesen Text zu bewerten. und einzuschätzen, was ist jetzt wirklich quasi so ein bisschen der Aufhänger. Und entsprechend sind die Videos eigentlich immer nett, aber belanglos. So. Genau. Was ich jetzt neu gemacht habe, ist, ich habe mir jetzt, weil du aufs Buch gesprungen bist, ich habe mir jetzt sind wir gerade in ChatGPT drin, ich habe mir einen eigenen LinkedIn-Kommentar-GPT geschrieben, um letztendlich Hilfestellung auch zu bekommen bei interessanten Themen beim Kommentieren, weil Sichtbarkeit entsteht ja auch irgendwie nicht nur durch eigene Posts, sondern auch durch Kommentieren. Und hier ist es so, da habe ich mein Buch hochgeladen. Also da habe ich jetzt, das sieht man jetzt hier, wenn man da in die Konfiguration reingeht, da wird halt genau erklärt, was er macht und da sind die ganzen Hinweise. Das ist eher wie so ein bisschen Markdown-mäßig aufgebaut mit einer, was er zu tun hat und wie. Und da siehst du, da unten ist einmal das komplette Buch. Da ist aber auch ein Playbook drin, ein Style-Sheet, wo meine Sprache definiert ist. Und dann ein Claim-Sheet, also alle Kapitel in Behauptungen. So. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich dann den Kommentar direkt poste. Aber Ideen kriege ich. Ich gehe mal in ein Beispiel rein, was ich, glaube ich, heute gemacht habe. Du postest quasi den Originalpost. Und dann kriegst du drei Varianten zurück. Eine formelle, eine professionelle und eine provokante. Und dann erklärt er die Claimbrücke, also warum passt, wo ist letztlich die Verbindung zu meinen Themen. Genau. Ja, das ist so ein bisschen gerade meine Spielwiese. Cool. Ich kann ja, glaube ich, nochmal, warte, ich kann einmal nochmal kurz, ups, sorry. Ich kann einmal nochmal kurz Make zeigen, für die es interessiert. Ja. Das ist letztendlich die Plattform, wo die ganzen Szenarios zusammenlaufen. Jetzt zeige ich euch mal die entsprechenden für die Content-Erstellung. Also das eine, das ist die Content-Erstellung. So. Also das heißt, das ist der auslösende Trigger. Es geht immer links los. Das heißt, Ja. wenn ich auf den Button drücke, dann fängt er an. Dann, das ist die Verbindung zu Airtable. Das heißt, er fragt jetzt quasi den Content an. Er fragt an, wer postet denn? Und dann geht er je nach Strang, Behauptung, persönliche Story, Frage oder Einwand, geht er letztendlich weiter, fragt den Prompt an, den ich dir gezeigt habe. Erstellt ihn, wandelt ihn letztendlich um, weil das ist in JSON-Format, wandelt ihn um in einen LinkedIn-Post, also in den Text und lädt ihn dann zurück. Also im Prinzip relativ simpel. Er holt sich alle Infos, die er braucht. Und die Kunst ist dann, hier den richtigen Prompt zu haben, in dem Moment bei Claude. Ne? Ups, das wollte ich nicht. Genau. So, das irgendwie bin ich jetzt in der. So. Genau, und entsprechend funktioniert das natürlich auch dann mit der Bilderstellung. Da musste ich mich dann so ein bisschen durch. Irgendwie habe ich es jetzt gerade mit der Größe. Ja, irgendwie. Ist ja wurscht, aber man sieht es ja. Das ist relativ kurz, das heißt, er holt sich letztendlich den kompletten Text, schmeißt den Text hier rüber und da sieht man dann, wie es aufgebaut ist. Das heißt, hier hat man ein Modul und das kann man alles irgendwie auswählen. Du bist ein virtuoser Prompt-Ingenieur, deine Aufgabe ist, ein Bildprompt zu bauen. Wie ist das Vorgehen? Hier ist der Text und dann schmeißt er dir quasi den Prompt raus, schickt ihn zu Leonardo. Und der macht daraus ein Bild und das Bild wird dann hochgeladen, genau. Also du lässt es nicht von ChatGPT selber generieren. Nee, das nicht. Also ich hab ein paar Dinge ausprobiert und ich finde, was die Bilder angeht, mag ich die von Leonardo sehr, Leonardo AI. In den einzelnen Modulen, du musst auch immer irgendwie gucken, wo sind die APIs so gebaut, dass du wirklich irgendwie einen guten Output kriegst, und das ist auch eine Kostenfrage. Ne. Von daher, deswegen bin ich auch noch nicht bei den ganzen High-End irgendwie Modulen unterwegs, wie Veo 3 oder was auch immer und Nano Banana. Das ist mir in dem Moment alles noch ein bisschen teuer, weil da kann ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, $5 hinterlegen und der rechnet das runter, und wenn irgendwie ich nachladen muss, dann kann ich nachladen. Also so sind die Kosten dafür auch noch irgendwie so ein bisschen im Rahmen. Genau. Und letztendlich meine Geschichte, wie ich Ideen sammle, sieht ähnlich aus. Das heißt, ich krieg die beiden Wörter, dann müssen die beiden Wörter in eine URL gebaut werden, in eine Google News URL. Das heißt, das muss man einmal machen, das sieht man dann hier. So, die Variablen, wie das Ganze irgendwie zusammengeschrieben wird. Und genau diese Dinge, das kriege ich natürlich alles alleine nicht hin. Ich bin ja kein Coder, ne? Das heißt, was ich habe nonstop irgendwo GPT-5 offen und sage, was ich machen will, mit welchen Plattformen ich machen will, und kriege dann ein Ergebnis, teste das. Zur Hälfte funktioniert es, zur Hälfte funktioniert es nicht. Also es ist alles sehr Wäre zermürbend. wahrscheinlich genauso, wenn du es selber machen würdest. Ja. Genau, und wenn ich es dann halt erledigt habe, dann läuft es halt. Und dann kriege ich Ne. hier ein RSS-Feed, dann wird das umgewandelt, dann wird da quasi eine Tabelle draus gebaut, und dann wird das und dann wird es letztendlich wieder zurückgeschickt. Ja, so ist meine kleine LinkedIn-Welt mittlerweile aufgebaut. Ne. Und bist du mit den Reaktionen zufrieden? Also gibt es jetzt jenseits der Reichweite auch Rückmeldungen? Also ja, total. Also ich bin zufrieden, also happy. Meine Posts bekommen mittlerweile mehr Kommentare. Also das mag ich, aber wie Das gesagt, ist auf jeden Fall schon mal gut, ja. da bin ich echt noch am unteren Ende. Ne? Ne? Also da muss man ganz klar sagen. Ich sage immer, zu viele Kommentare heißt nur, dass die Leute sich fetzen. Ich finde es grundsätzlich erstmal wichtig, eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen, weil was bei mir wesentlich wichtiger ist als Kommentare und Likes, ist die Vernetzung, weil in der Nische, wo ich unterwegs bin, brauche ich halt einfach zwei, drei Entscheider, die sagen, boah, Ne. wir haben mal Lust, mit dem Jan zusammenzuarbeiten, Ne. und das funktioniert gerade schon sehr gut mit der Kombination eigene Posts und Kommentare. So, also Also alleine man geht es sollte nicht. Kommentare nicht unterschätzen, stelle ich jetzt auch immer wieder fest, wenn man also den Aufwand nimmt, ja, also wenn man, egal ob man es jetzt mit KI macht oder von Hand, also es ist ja immer noch ein gewisser Aufwand, aber wenn ich den Aufwand nehme für einen Kommentar, der ja manchmal auch aus einer, also meine Kommentare sind sicher noch mal deutlich kürzer als deine, ja, manchmal werden sie auch ein bisschen länger, dann schreibe ich sie einerseits als Kommentar, dann teile ich aber den Beitrag nochmal und mache es nochmal als Kommentar über dem Teilen, und meistens überarbeite ich sie dann auch nochmal, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob irgendwas unten drunter steht oder oben drüber. Ja, Ja. also von der Logik her muss man vielleicht kurz sagen, was hier gerade passiert. Und ich stell immer wieder fest, also habe heute auch mal wieder in die Statistik geguckt, dass die Kommentare dafür, dass sie sehr wenig Arbeit machen, doch eine sehr hohe Reichweite zum Teil kriegen. Ja, teilweise höher als eigene Postings. Also Ja. und ich finde vor allen Dingen, was mir so dran gefällt, ist, also ich bin jetzt nicht auf Leadsfang aus. Also das möchte ich damit nicht unbedingt erreichen, sondern ich möchte einfach nur diese Themen, die mir am Herzen liegen, gesunde Ernährung, nachhaltige Ernährung, Zukunft der Branche, Ich möchte da einfach gerne mein Wissen teilen und eigentlich aber auch so ein Gespräch ansteuern mit Leuten, wo ich glaube, dass die was bewirken können. Und dafür ist für mich LinkedIn als professionelle Plattform genau das Richtige. Und Ja. deswegen finde ich es gerade wichtig für mich, mehr zu machen, weil ich habe in der Vergangenheit auch immer wieder was gepostet, aber es schlief dann immer ein. Also du kennst das auch. Dann hat man mal kurz so einen Run und ist happy und dann Ne. macht man 2 Wochen nichts. Und Ne. deswegen hatte ich irgendwo einen Weg gebraucht für mich, um einfach eine Konstanz reinzukriegen. Und wenn jetzt jemand denkt, ja, du machst ja alles nur mit KI, das mag sein, aber ich muss es trotzdem noch überprüfen. Es ist trotzdem mein Wissen und meine Kenntnis dahinter und meine Kompetenz. Und ich würde nichts posten, ohne es vorher irgendwie zu kontrollieren und zu gucken, ergibt das wirklich Sinn, was da steht. Also Ja. von daher ist es einfach ein Werkzeug, was mir 80% der Arbeit abnimmt. Ja. Also ich sage immer, also ich meine, klar, du hast jetzt ja dann auch schon, dass du drunter stehen hast, irgendwie Call to Action oder so, ne? Stand ja bei dem einen oder Ja, stell mal eine genau. Frage oder so. Also ich sage auch, also der Hauptgrund, warum man bei LinkedIn was postet, sollte eigentlich die erhoffte Qualität des Gesprächs sein. Da ist mir jetzt auch, habe ich gestern was gepostet, da habe ich festgestellt, fast keiner hat mich verstanden. Ja, weil ich las gerade gestern, las ich irgendwie, ja, hier Seminarangebot, 399 Euro plus Mehrwertsteuer. Und ich kriege bei solchen Preisen immer Zucker. Ja, also wo ich denke, für wie blöd hältst du mich? Das sind 400 Euro. Ne? So. Und aber eigentlich noch viel mehr, weil es kommt ja noch die Mehrwertsteuer drauf. Ja. So 480 oder so, wenn ich das richtig rechne. Also Pi mal Daumen. Und dann habe ich geschrieben, ja, also das mag ja alles psychologisch wirken und so, aber was haltet ihr denn davon, wenn ihr das seht? Ja, und es war auch gedacht an einen gewissen B2B-Kontext, ja. Also wenn ich jetzt in B2B so einen Preis wie 149 Euro denke, dann sage ich, wieso sagst du nicht 150? Ja, das ist doch Ja. Schwachsinn. Ja, zumal vielleicht noch, je nachdem, ich weiß gar nicht, ob man bei LinkedIn, wahrscheinlich sollte man schon immer Endpreise posten, ja. Aber wie auch immer, ne? Also, und alle haben mir dann irgendwas erzählt über, wie toll es ist mit den 97 Cent oder 79 Cent oder irgendwas. Und da sage ich, ihr habt mich alle nicht verstanden. Ich möchte wissen, was ihr darüber denkt, wenn ihr das seht. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob die auch schon alle mit KI kommentieren. Ich weiß es nicht. Ja. Einer hat dann gesagt, hör dir mal meinen Podcast an. Habe ich jetzt auch gemacht. Den habe ich gerade noch im anderen Fenster offen. Ich kann euch ihn zusammenfassen. Wenn es ein Luxusgut ist, dann sagst du 7000 Euro. Und wenn es ein Konsumentengut ist, sagst du 3999 Euro. Ja, weil Okay. keiner ja rumläuft und sagt, guck mal, die Uhr habe ich mir für 3.900 Euro gekauft. Ja, aber ein anderer sagt, ja, das hat nicht mal 4.000 Euro gekostet. Ja, kein Problem. Ja, Ja. also wie auch immer. Aber die hatten meinen Post schon nicht verstanden und die Kommentare gingen zu 90% an dem vorbei. Aber es haben viele Leute kommentiert. Ja, das war ja Ja, aber du schon hast ja mal. zumindest zu einer Diskussion beigetragen. Also das Eben, ist genau. Noch nicht ja. ganz zu der, die ich eigentlich führen wollte, Ja. aber immerhin, ne? Also, Ja. es gab auch immer einen, der fast immer kommentiert und den habe ich dann auch mal gefragt, du sag mal, hast du mich eigentlich auf Glocke oder warum sehe ich dich immer? Sagt er, nee, nee, ich bin einfach den ganzen Tag in LinkedIn. Ja, ist ja Ja? auch gut. Also, für den ist das einfach die Hauptinteraktionsplattform, ja? Das ist auch ein, also klar, der hat ein paar Mitarbeiter, aber die schwirren alle durch die Lande und verteilen Postkarten und er sitzt halt zu Hause und managt halt Kunden und so weiter. Und wenn er gar nichts zu managen hat, dann macht er halt den LinkedIn rum. Ne? Also, aber das zeigt ja schon mal, dass man sichtbar ist. Ne? Also erstmal Gesprächsqualität und dann sage ich aber auch, ich möchte jetzt nicht, also ich gehe nicht davon aus, dass das, was ich da gerade verkaufe, dass das jetzt jemand gerade zu dem Zeitpunkt brauchen kann, wo er den Artikel liest. Ja, da können wir ja generell nicht von ausgehen. Und dann sage ich immer, ich will bei den Leuten nicht nur auf den Bildschirm, sondern ich will in den Kopf rein, sodass, wenn er dann irgendwann dieses Thema hat oder jemand anders ihn zu diesem Thema anspricht, dass er dann sagen kann, ah Mensch, der Jan Scheidsteiger, der schreibt immer über so Sachen. Guck Ja. doch mal bei dem oder sprich den doch mal an. Oder der Oliver Gaster schreibt immer Sachen dazu. Frag den doch mal. Wenn er es nicht weiß, dann kennt er wahrscheinlich jemanden, der es weiß. Ja, Ja, so. genau. Also ich glaube auch, man muss es langfristig sehen. Also es geht mir auch schon sehr um Vertrauensaufbau, zu wissen, hey, da ist jemand, der begleitet die Branche oder der postet Ne. dies und jenes. Weil ich hasse auch diese ganzen Direktnachrichten mit, hey, keine Ahnung, ich habe gesehen, du bist, brauchst du. Und ich denke so, hä, was willst du? Also solche lösche ich immer sofort. Ne. Also von daher dieses sehr aggressive Reingehen in den Verkauf mache ich eh nicht. Ja, vor allem im ersten, also, oder Direkt im ersten, manche ja, fragen genau. mich ohne Text an, dann sage ich, und was kann ich für dich tun? Und dann sagt er mehr oder weniger, du könntest jetzt was bei mir kaufen, und zwar Ja, das und genau. das, wo ich dann denke, sag mal, hast du eigentlich das ganze Ding mit der Bedarfsermittlung, haben sie dir das im Sales-Seminar nicht beigebracht, ja? Also, weil das ist wie wenn jemand ins Restaurant kommt und ich gucke den an und sage, ach, zwei Kaffee. Genau, Ja. ja, hier ist ein Schnitzel. Ja. Ja, und also so nach dem Motto, nee, vielleicht erst mal fragen, ne? Vielleicht wollen die auch nur was trinken, aber vielleicht ein Gin Tonic, keine Ahnung. Ja, also, und ich sage dann halt meistens zurück so, also wenn du gerne wüsstest, wie das mit dem, manchmal gucke ich mir dann auch das LinkedIn-Profil an oder was die gepostet haben und denke, ja, kein Wunder, dass der die Leute kalt anquatscht. Ja. Ja? Oder Leute, die dir Profiloptimierung verkaufen wollen und ein scheiß Profil haben. Das ist Ja. auch sehr beliebt, ja. Wo ich dann denke, wenn ich schon irgendwelche arbeitslosen, abgebrochenen Jungakademiker, ich bin jetzt mal fies, anheuere, um irgendwie mein Business da voranzubringen und ich verkaufe Profiloptimierung, dann sollte ich denen ja wenigstens als erstes mal ein gescheites Profil verpassen, ne? Also. Ah ja, wie auch immer. Aber vielleicht können wir doch noch diesen Schwenk machen. Was ist denn dein Ansatz? Weil jetzt ab. Oh, da geht gerade ein Feueralarm runter. Ich glaube beim Nachbarn. Ich glaube, dann brechen wir das doch mal kurz ab. Ich glaube, bei der Mieterin ist gerade Oha, der Rauchmelder okay, runtergegangen. ja. Wahrscheinlich kocht sie nur oder so. Aber die ist neu. Vielleicht muss ich da kurz mal schauen. Ja. Aber liebe Leute, schreibt doch hier unten drunter, wie ihr das findet, ob man das so mit KI machen kann oder ob ihr das blöd findet. Also ich wollte eigentlich Jan viel mehr noch kritisieren. Oder ist es bei Jan? Nee, bei mir ist es nicht. Ah, bei dir ist nicht, okay. Aber ich wollte die Ah ja, Möglichkeit das wolltest geben. du noch. Die Zukunft der Gastro. Ja, wir hoffen, dass die Gastro eine Zukunft hat, genau. Ja, Also schaut da definitiv. mal rein. Vielleicht stellt einmal eure Fragen zu Gastro. Vielleicht machen wir auch noch mal was, ob die Gastro noch zu retten ist. Hatte da ein interessantes. Ah, jetzt ist der Piepser aus, aber ich gehe trotzdem gleich noch mal vorbei. Immer gucken, genau. Schreibt da mal rein, ob man das so machen kann oder ob das auch blöder KI-Content ist und was euer Ansatz ist, ob er jetzt eure Posts für KI bei LinkedIn unsichtbar macht zur KI-Verwertung. Ich sage euch, ich mache meine nicht unsichtbar zur KI-Verwertung, weil ich finde, die LinkedIn-KI hat es verdient, auch mal von was Vernünftigem zu lernen. Schöner Ansatz, genau, ja. Ja, wenn alle intelligenten Leute der KI verbieten, ihre Texte zu lesen, dann liest sie nachher nur noch von Flacherdlern und von anderen Menschen, die Posts. Ja? Kann es ja nicht sein. Gut. Also in diesem Sinne, angeblich machen sie das ja auch nur, um einen besseren Content vorzuschlagen oder so. Naja, auf Vielleicht jeden bauen die Fall. ja das, was du da gebaut hast, vielleicht bauen die das ja in der Tat ein. Ja, und wenn da, so wie bei dir, eine gute Datenbasis dahinter liegt, halte ich das auch für eine verhältnismäßig schlaue Geschichte. So, liebe Leute, wenn ihr es bis hierher geschafft habt und ihr seid irgendwo, wo man dem Ding Däumchen oder Sternchen vergeben könnt, dann gebt doch einen Stern nach oben und fünf Daumen, ne, nein, einen Daumen nach oben und fünf Oder Sterne. 5 Sterne. Ich muss mal wieder mein Gag wechseln. Der war jetzt neu, ja. Fünf Sterne und einen Daumen nach oben oder beides. Und ansonsten lebt lange und in Frieden und möge der Saft mit euch sein. Bye bye.